Hitler hat England nicht angegriffen, weil nach seiner mythischen Auffassung jene Länder heilig waren, die letzten Überbleibsel des verschwundenen polaren Kontinents und seiner göttlichen Ahnen. Außerdem bestand England aus der nordischen Rasse. Es zu überfallen und zu schlagen, würde den Zerfall seines wirkungsfähigen Imperiums bedeutet haben, das Hitler als unersetzbares Erbe der weißen Rasse bewahren wollte. Er gedachte nur, seinen jüdischen Imperialismus zu zerstören. Ein Einfall und die Niederlage würden aber den Einsturz des gesamten Organismus bewirken, wenngleich man danach auch einen anderen König einsetzen und ihm gestatten würde, es wieder aufzubauen. Der innere seelische Aufbau wäre jedoch für immer zerstört worden. Der Hauch, die Seele des möglichen Imperiums hätten sich aufgelöst. Der künstlerischen Empfindsamkeit und dem Einfühlungsvermögen Hitlers konnte dies nicht unberücksichtigt verborgen bleiben. Er wusste auch, dass Deutschland alleine, denn rassisch gesehen stand es allein, ohne England nicht die Stabilität einer neuen Welt aufrechterhalten könnte. Aus diesem Grunde hatte er den Eingeweihten Rudolf Hess nach England gesandt, um zu versichern, dass Deutschland sich für das Imperium verbürgen würde. England sollte die erste Seemacht und Deutschland die erste Landmacht sein. Hitler war ein Genie, das Gegenteil von dem, was man uns glauben machen will, ein Genie des Guten. Er war nicht gekommen, um zu zerstören, sondern um der weißen Rasse die letzte Rettung zu ermöglichen. Aber diese Rasse, die so selbstsüchtig, so träge und dumm geworden war, geistig degeneriert durch das jüdische Gift, das ihr über mehr als 2000 Jahre Tropfen für Tropfen in das Blut eingeimpft worden war, wollte ihn über die Grenzen Deutschlands hinaus nicht anerkennen. Und der weiße Mann beging Selbstmord. Schon der große Schriftsteller Knut Hamsum sagte, als man ihm mitgeteilt hatte, dass Hitler im Bunker gestorben sei: »Heute ist ein großer Staatsmann von uns gegangen, viel zu groß, um von unserer Zeit verstanden zu werden. Wir, seine Anhänger, verneigen uns mit Achtung und Ehrfurcht vor seinem Andenken.« Wie Nietzsche sagte: »Die höheren Rassen befinden sich wehrlos gegenüber der List und der schlauen Kampfmittel, mit denen sich die Minderwertigen bedienen.« England war in diesem Falle zu sehr unterwandert, sein nordisches Holz von dem jüdischen Wurm angenagt. Sein Körper war zwar arisch, doch seine Seele jüdisch, seit Disraeli, seit Cromwell, beides Juden. Aber auch schon vorher, seit der christlichen Eroberung der Insel. Trotzdem haben Hitler und Rudolf Hess alles auf die letzte Karte gesetzt, haben versucht, sich gewisser vorhandener Verbindungen zu bedienen, die zwischen dem Thule-Orden und dem Golden Dawn bestanden, zu welchem der Herzog von Hamilton gehörte, wie es hieß, und über dessen Herrschaftsgebiet Hess im Fallschirm absprang. Was für Hitler eine entscheidende, geniale, fantastische Operation darstellte, war für die Engländer vielleicht nichts anderes als eine Falle, die gestellt worden war von ihrem Intelligenzservice mit seinen freimaurerischen jüdischen und halbjüdischen Agenten in Schlüsselstellungen in Deutschland. Professor Haushofer und sein Sohn gehörten unter anderem dazu. Ersterer, mit einer Jüdin verheiratet, Sohn einer Jüdin der zweite. Beide mussten später ausscheiden. Der Sohn wurde hingerichtet, weil er an der Verschwörung gegen Hitler teilgenommen hatte, der Vater vom Intelligenzservice, weil er zu viel wusste, obwohl man uns mitteilte, dass er sich das Leben genommen hätte, nach japanischer Art Harakiri verübend. Professor Haushofer kannte die Geheimdienstoperation Rudolf Hess sehr genau, trotz der Sicherheiten, die die Engländer ihm durch seinen Sohn garantierten, der im deutschen Außenministerium arbeitete, aber auch über andere Kanäle. Haushofer war eine sehr wichtige Karte in dieser englischen Falle. Er war englandfreundlich aus denselben Gründen wie Hitler und Hess. Sicher ist er aus gutem Glauben von den jüdischen Agenten, die hinter den englischen führenden Persönlichkeiten operierten, benutzt worden. Es war erforderlich, ihn wie so viele andere zu beseitigen. Haushofer war Professor der Geopolitik und Lehrer von Rudolf Hess in München. Der entscheidende Augenblick in der Tragödie des Zweiten Weltkrieges war der Entschluss Hitlers, die englischen Truppen in Dünkirchen nicht zu zerstören und auch nicht die britischen Inseln zu überfallen. Ein englischer Freund sagte zu mir, wir waren unbewaffnet, wehrlos. Anstatt uns zu überfallen, hat Hitler sich gegen Russland gewandt. Mit ihrem praktischen, gänzlich unphilosophischen Geist, dem jüdischen, konnten die Engländer dies nicht begreifen. Sie entbehren der erforderlichen Organe, um die Größe und den Edelmut dieser Geste zu verstehen, die Solidarität der Rasse, des Blutes, in dieser Entscheidung mit einbegriffen. Nicht einmal heutzutage, da sich Großbritannien von den Farbigen seiner ehemaligen Kolonien besetzt befindet. Doch es gibt einige Engländer, die das verstehen und ihr Leben dafür hergeben würden, um Rudolf Hess aus dem Gefängnis zu befreien, um diese Schmach der Ehrlosigkeit von sich abzuwälzen, die sie bis in die Runden der Ewigkeit verfolgen wird. Über lange Zeit glaubte man, dass die Entscheidung, Russland anzugreifen, es war, welche die unheilvollen Ereignisse beschleunigt hätten. So sahen es viele. Doch eine Entscheidung ist die Folge einer anderen. Keine von beiden kann man unabhängig voneinander berücksichtigen. Rudolf Hess war nach England geflogen, um klarzustellen, dass die Gefahr Russland, der Bolschewismus, die Steppe, das mongolische und gelbe Asien war. Er sagte dies den Vertretern der weißen Rasse. Er schlug vor, den Frieden im Westen zu schließen, sich von allen besetzten Gebieten zurückzuziehen, das Imperium zu verteidigen. Er bat nur um die Rückgabe der afrikanischen Kolonien und um freie Hand im Osten. Doch er wurde nicht gehört. Hitler musste alleine handeln, immer gemäß seinem Stil in einem Orkan gegen die Steppe, der Bewegung des Hakenkreuzes Swastika Levogira folgend, das entgegen der Uhrzeigerrichtung des Kali-Yuga kreist und welches ihn im Falle des Sieges von neuem nach Hyperborea zur polaren Region bringen würde, somit den Kreis der schwarzen Sonne des Hakenkreuzes schließen. Er würde sich in der Lage befunden haben, eine Umwandlung auf Erden durchzuführen. Dass dies so war, kann ich in gutem Glauben bestätigen, stets innerhalb des esoterischen Hitlerismus aus unmittelbarer Kenntnis.